begabt. Wir sind begabt. Wir sind begabt. Wir sind begabt. Wir sind begabt. Tja, wir kriegen Stimuli. Tja, wir kriegen Stimuli. Wir sind begabt. Wir sind begabt. Wir sind begabt. Wir sind begabt. Tja, wir kriegen Stimuli. Tja, wir kriegen Stimuli. Wir sind begabt. Tja, wir kriegen Stimuli. Wir sind begabt. Tja, wir kriegen Stimuli. So klingt eine Stimme, so etwa, so etwa, so etwa, so etwa, so etwa. So klingt eine Stimme, so klingt eine Stimme, natürlich dazu etwas nur ausnahmsweise gesendet. Hörgewohnheiten durch Technik und Geschmack fixiert.